Oh, im Himmel ist es einfach so gut. Deine Heimat ist der Himmel. Deine Wahrheit ist das Wort Gottes. Und du lebst nicht in einer Welt, die schwach ist, wo du dich nicht wehren kannst, wo du hilflos hin und her getrieben wirst, wie ein führerloses Schiff im Wind. Sondern du lebst in der Welt Gottes. Du bist aus Gott geboren. Und wo Gott ist, weißt du, wo dein Herr ist, da ist Kraft. Da ist unbändige Kraft. Oh. Weißt du, Kraft, nicht deine menschliche Kraft, nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis deiner Freiheit. Nicht aus deiner menschlichen, begrenzten Kraft, sondern aus seiner Kraft. Aus seiner Kraft. Seine Kraft. Das sprengt unseren Verstand. Aber wir sollten uns einlassen auf dieses Neue. Oh, ich bin mir sicher. Weißt du, da prickelt's schon so in der Luft. Da kommt eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Eine neue Dimension der Kraft Gottes. Oh, eine neue Dimension, die wir noch nie gekannt haben. Und ich sag dir, das wird gut werden, weil wir nehmen unseren Platz ein. Wir zeigen der Welt, wer das Sagen hat. Wir verweisen den Teufel an seinen Platz. Wir sind nicht länger diese kleinen Christen, die dastehen und zittern und Angst haben, was der Feind als nächstes tut. Sondern wir sind starke, mächtige Söhne und Töchter Gottes. Und Gott wirkt durch dich. Weißt du, durch dich, Maria, durch dich, Evi. Er wirkt durch jeden Einzelnen von uns. Er will es. Er hat es so. Ja, es steht in seinem Wort. Schau, die Jünger, sie gingen aus. Und sie brauchten die Kraft Gottes, weil ohne seine Kraft sind wir nichts. Ist unsere Predigt schal, dann ist es ein schöner Vortrag. Aber es gibt keine Veränderung. Und wir wollen verändert werden. Wir wollen, dass die Menschen um uns herum verändert werden. Wir wollen, dass sie errettet werden. Wir wollen, dass sie zu Jesus finden. Und dazu brauchen wir die Kraft Gottes. Wie können wir so stolz sein und uns einbilden, wir können alles aus unserer eigenen Kraft bewirken? Das gibt dieses sogenannte Burnout. Aber mit Gottes Kraft, weißt du, da bist du on fire. Da brennst, da brennst, da brennst, da brennst. Und wir sind Brandstifter. Wir sind Brandstifter. Wir geben keine Ruhe. Wir setzen das Feuer Gottes in dieser Welt frei. Oh, heute Abend wirst du angezündet. Angezündet. Weißt du, in Markus steht, die Apostel gingen und predigten und Gott wirkte mit ihnen. Er wirkte mit ihnen. Und es gab eine Erweisung von Wundern und von Zeichen. Und das ist es, was die Welt braucht. Diese Wunder, die nur Gott bewirken kann. Diese Zeichen, die nur von Gott kommen können. Ah, wir überfluten, wir überfluten, wir überfluten diese Welt. Es ist Zeit für Erweckung, spürst du es? Es ist Zeit für Erweckung. Im Lobpreis habe ich so gesehen, wie es im Himmel geblitzt hat und gedonnert hat. Und jetzt waren dunkle Wolken, weißt du, Wolken voll der Herrlichkeit. Wolken, die darauf warten, dass sie sich entladen können. Entladen können mit der Kraft Gottes. Wunder, die darauf warten. abgerufen zu werden. Zeichen, die geschehen sollen. Lasst uns nicht fürchten. Ich möchte euch ermutigen. Geht mutig und kühn in diese vor uns liegende Zeit. Der Feind rüstet auf. Aber weißt du, unser Herr ist stärker. Er hat die stärkste Kraft. Wir sind unbesiegbar. Unbesiegbar. Unbesiegbar. Du bist unbesiegbar. Und wenn es vielleicht auch manchmal nicht so aussieht, aber ich sag dir, dein Gott, der in dir lebt, ist stärker. Und ich bete zu unserem Gott, ich flehe meinen Herrn an, dass wir alle noch mehr Erkenntnis bekommen, was es heißt, Christus in uns, Christus in dir, dass wir jederzeit alles haben, was wir brauchen. Jederzeit uns Kraft zur Verfügung steht. Jederzeit wir dem Feind widerstehen können. Jederzeit lieben können. Jederzeit in dieser Ruhe, in diesem Frieden Gottes leben können. Herausgehoben, herausgehoben, herausgehoben aus dieser Welt. Herausgehoben aus dem Sichtbaren. Herausgehoben. Wir leben oben. Wir leben oben. Im Reich des Vaters, im Reich des Sohnes. Und dir gehört alles, was du brauchst, an jedem Tag, zu jeder Minute und zu jeder Sekunde. Und glaube nicht länger den Lügen des Feindes. Er bewirkt seine Kraft in dir, kommt durch dich hervor. Und es ist nicht mehr zu stoppen. Es ist zu spät. Es ist nicht mehr zu stoppen. In Jesu Namen. Amen. Wow. Weißt, weißt du, du bist nicht zu stoppen. Das ist. Weißt du, und weißt du, warum du nicht zu stoppen bist? Ist ganz einfach, das hatte ich ja die ganze Zeit, also Lobpreis und so, ist, weil Gott für dich ist. Weißt du, er ist einfach für dich. Weißt du, wenn du heißt, in Römer heißt, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Weißt du, und da heißt es, ich glaube, damit ist jetzt nicht gemeint, okay, Gott ist für dich, das heißt, keiner wird gegen dich gehen, da wird es vielleicht schon mal ein paar geben, die es versuchen, aber weißt du, ich glaube, was Paulus damit meint ist, das wird dich nicht jucken, weißt du, ich meine, wenn Gott der Stärkste für dich ist, weißt du, da, wer da gegen dich aufsteht, der ist halt selber schuld, weißt du. Weißt du, ich meine, wenn du es in dem Weltbild, wo Paulus gedacht hat, was er so kannte an Macht, da, weißt du, da war das Römische Reich war so das Unantastbare, weißt du, da hat keiner, also ich meine, wer dumm genug war, sich mit denen anzulegen, der hat's bitter bereut danach, weißt du, und ich glaube, das war so das Bild, wo er hatte, hey, weißt du, wer sich mit Gott anlegt, wer sich mit Gott anlegt, weißt du, der wird's nur bereuen, weißt du, ich meine, das ist einfach so, weißt du, das hast du auch immer wieder gesehen, weißt du, und weißt du, so ist es, weißt du, Gott ist für dich, weißt du, das ist nicht irgendwie, das heißt, du hast eigentlich alles, weißt du, du bist fertig, weißt du, du hast den Stärksten hinter dir und damit ist erledigt, weißt du. Mir fällt gerade ein, es gab, das war so eine christlich-israelitische Zeitschrift, die haben immer so, bei uns in meinem Bad irgendwie, habe ich als Kind immer reingeschaut und da gab es immer so einen Cartoon und da ging es halt um diese ganze Nahost-Situation und in dem Cartoon war es irgendwie so, auf der israelischen Seite war halt Gott mit dem Finger, der beim Tauziehen so den Finger drauf und dann halt die anderen, die Gegner von, die halt da dagegen gezogen haben und es war natürlich aussichtslos, weil der Finger war so riesig und hat es ganz einfach gehalten. Was ich interessant fand, die Person in dem Cartoon, die hat immer sich da auf die Seite von dem Finger gestellt und so mitgezogen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll das jetzt bringen? Ich meine, weißt du, der könnte sich genauso gut, so, weißt du, der Finger hat ja so eine aufrechte Form gehabt, der hätte sich genauso gut da hinlehnen können und sagen, ja, zieh dir nur, weißt du, du musst dich gar nicht mehr anstrengen, weißt du, das da mitzuziehen, das macht auch nicht mehr den Unterschied, weißt du, der zieht's für dich schon, weißt du, der macht's für dich schon, weißt du, du musst nicht mal mehr kämpfen, weißt du, das macht er für dich, weißt du, und weißt du, er ist für dich, weißt du, er ist für dich. Weißt du, du musst es wirklich verinnerlichen, er ist für dich, weißt du. Und ich glaube, wir haben manchmal heute so ein vielleicht auch so aus dem Gesetzlichen, so ein Gerechtigkeitsbild, dass wir denken, okay, wenn ich mich gut verhalte, dann ist Gott für mich, wenn ich mich nicht so gut verhalte, dann ist Gott nicht für mich. Aber weißt du, du musst mal manche Familien erleben, manche Eltern von Kindern, hey, das können die größten Rotzlöffel sein, die Eltern, die sagen, hey, du hast meinen Burak fast, weißt du, du hast hier, du redest nicht so mit meinem Kind, weißt du, und weißt du, Eltern sind sehr parteiisch, weißt du, Eltern sagen nicht, okay, mein Kind hat sich da falsch verhalten, da hast du ja schon recht, deswegen durftest du dem eine lang, nein. Nein. Weißt du, also ich meine, wenn das deine Eltern waren, dann, aber weißt du, so sind Eltern nicht. Eltern sagen, hey, okay, vielleicht sagen sie noch, okay, war vielleicht nicht gut, wie mein Kind sich verhalten kann, hat, aber so nicht, so gehst du mein Kind nicht an, so redest du nicht mit meinem Kind, weißt du, und so ist Gott auch. Weißt du, wenn du Mist baust und der Teufel sagt, hey, der hat aber, weißt du, ich meine, Gott ist gerecht, deswegen gab es eine Zeit, wo Gott halt auch sagen müsste, okay, da gibt es halt einen Weg, wie man da wieder Sühne tun kann, aber weißt du, in Jesus ist das getan, weißt du, wenn der Teufel jetzt kommt und sagt, hey, du hast hier aber Mist gebaut, hey, dann sagt Gott, hey, du kommst hier gar nicht mehr rein, du kannst hier gar nicht mehr anklagen, du hast hier gar nichts zu sagen, weißt du, der Verkläger der Brüder, der wurde rausgeworfen, weißt du, der hat nichts mehr zu melden. Deswegen, weißt du, du musst wissen, der ist für dich. Weißt du, der ist sogar für dich, wenn du Mist baust. Weißt du, er ist nicht dafür, dass du Mist baust, aber er ist trotzdem noch für dich, selbst wenn du den größten Vogel geschossen hast. Und weißt du, er bringt dich dann wieder raus. Weißt du, er steht hinter dir. Weißt du, es ist wirklich wie so, muss es so diese, kennt man auch wenn Kinder die Sport machen, weißt du, so die Eltern, die dann in der Tribüne stehen und ihren Jungen anfeuern, weißt du, die klatschen sich mit den Eltern vom gegnerischen Team einfach nur weil, weißt du, das so ein bisschen ist vielleicht übertrieben, aber Gott ist da ein bisschen parteiisch, weißt du, der steht auf deiner Seite egal, weißt du, der ist hinter dir, weißt du, der steht hinter dir egal was, weißt du, und das musst du wissen, weißt du, nicht immer so, ah, okay, steht jetzt Gott noch hinter mir, ich habe ja gestern, oh, habe ich gelogen, upsi, nein. Weißt du, natürlich, weißt du, ja, du tust Buße und du kehrst um, aber weißt du, Gott steht trotzdem hinter dir. Weißt du, Gott steht hinter dir, ganz egal was. Und weißt du, und das gibt dir Power, weißt du, es gibt dir Kraft, weißt du, allein schon, ich bin jetzt am Wochenende bin ich einen Halbmarathon wieder mal gelaufen und das ist wirklich, da war irgendwie, das ist so, war natürlich, da war irgendwie so viel durch die Stadt auch und irgendwie haben die alle das auch mit gefeiert, sind dann auch rausgeschaut und so weiter und haben dir zugejubelt, weißt du, und ich meine, du kennst die Leute nicht, du weißt nicht, die jubeln wahrscheinlich eigentlich wem anders zu, die sie da unterstützen, aber du läufst halt damit und weißt du, das gibt dir Power, weißt du, das gibt dir so, weißt du, du bist vielleicht schon, denkst du dran, okay, jetzt erstmal ein bisschen kurz laufen, langsam machen, aber weißt du, das gibt dir Kraft, da sagst du, hey, nee, jetzt mache ich weiter. Und das ist ja nur irgendwie was Mentales, aber weißt du, bei Gott ist es so, er gibt dir wirklich Kraft, weißt du, er steht nicht nur und jubelt dir zu, sondern, weißt du, es gibt dir Kraft, weißt du, es gibt dir wirklich, er gibt dir wirklich die Kraft, die Dinge zu überwinden, da durchzugehen und einfach, ja, voranzugehen und ja genau, was da auch so interessant ist, wenn du mal so, wenn du so für dich läufst, da hast du ja immer so dein Tempo und hältst dich eigentlich auch dran, ist ja auch okay. Aber wenn du mit anderen läufst, habe ich jetzt gemerkt, so bei so einem großen Lauf, da denkst du immer, hey, den kann ich euch auch noch überholen. Und meistens laufen die vor dir dann immer gerade ein Ticken langsamer, als du gerne laufen würdest. Dann sagst du, ja, okay, der nervt mich, den muss ich jetzt auch noch überholen. Und so treibst du dich eigentlich dazu, immer schneller zu werden. Weil, weißt du, ich bin normal nicht der so auf Wettbewerb oder so, ist gar nicht so. Ich bin nicht so der, ich habe bei Spielen immer, okay, beim Fußballspielen mit Freunden immer, ja, okay, dann verlieren wir halt, ist auch nicht so schlimm. Ich habe meinen Einsatz gegeben, aber ich habe das nie so hochgenommen. Ich habe mir für mich die Ziele gesetzt, okay, ich bringe meinen vollen Einsatz und dann ist mehr kann ich ja nicht geben. Aber weißt du, da wenn du es merkst, hey, ich kann schneller als der sein, das treibt dich an. Und dann überholst du den noch und dann überholst du den noch und rennst du noch schneller als der. Und weißt du, so ist es, auch mit Gott. Weißt du, Gott sagt nicht, okay, du musst jetzt sofort alles perfekt machen, du musst alles richtig machen und wehe, ich sehe noch einen Fehler. Nein, nein, weißt du, Gott ist da auch ganz entspannt, sagt, hey, guck mal, da kannst du vielleicht noch. Weißt du, so ganz sanft, weißt du, sagt er, ja, hey, komm, das kannst du doch eigentlich besser. Weißt du, nicht aus Leistung, die du bringst, sondern weil er es in dich ja schon gelegt hat. Weißt du, wenn du mit Gott gehst, weißt du, das ist immer so, du sagst nicht, okay, eigentlich sollte ich ja das besser machen, eigentlich sollte ich den Fehler ja nicht machen, sondern weißt du, eigentlich zeigt dir der Geist immer auf, hey, das bist du gar nicht. Du bist diese neue Schöpfung, weißt du, das ist, was in dir ist. Und du musst einfach nur diese alten Gewohnheiten, diese alten Verhaltensweisen noch ablegen. Und weißt du, und da führt er dich rein, dass du einfach da gehst, dass du klar bist und einfach sagst, okay, dann mache ich das. Und dann gehe ich den Schritt noch. Und weißt du, so wirst du immer schneller. Und weißt du, so kommst du immer mehr in das rein, was er für dich hat. Wirst du immer freier, fallen die Dinge immer mehr ab. Und weißt du, da, wo es noch nicht immer alles gleich passt, ist auch nicht schlimm. Da führt er dich weiter. Und weißt du, auch wenn es nicht passt, ist er trotzdem für dich. Weißt du, das ist so, es muss tief in dir sein, weißt du, dass er für dich ist. Weißt du, das ist, glaube auch, weißt du, ich meine, bei Kindern, weißt du, kennst du so Kinder, wenn die wissen, dass ihre Eltern für sie sind, weißt du, die denken, sie sind unbesiegbar, weißt du, da kommt irgendein Großer zu ihnen aus dem Kindergarten und macht es an und dann sagen die, hey, ich hol fein meinen Papa, weißt du, so. Oder ich hol meinen großen Bruder oder so, weißt du, die lassen sich da nichts reinreden, weißt du, und so kannst du auch, weißt du, wenn der Feind alles Mögliche gegen dich auspackt, kannst du auch kommen, hey, wart's nur ab, weißt du, wart's nur ab und, weißt du, es ist, zahlt sich einfach, weißt du, es zahlt sich für den Feind nicht aus, gegen dich zu gehen, weil wenn du das weißt, dann probier das auch gar nicht mehr, weißt du, es zahlt sich nicht aus und einfach auch egal, was gegen dich kommt, weißt du, es zahlt sich nicht aus. Ja, ich habe das, weißt du, ich meine, auch wenn du es in der Bibel, in der christlichen Geschichte auch siehst, habe ich jetzt so gehört, weißt du, ich glaube, so fast jeder, weißt du, die Römer sind ja irgendwann auch gegen die Christen gegangen und so. Und fast jeder, der, vor allem die Kaiser, die dann von, wo sie von, die ganzen Kaiser gegen die Christen gegangen sind und so im ganzen Römischen Reich quasi es Verfolgung gab, für die ganzen Kaiser, das ging alles schlecht aus für die irgendwie. Weißt du, am Anfang sah es für die Christen eher schlecht aus und so und die Verfolgung und so. Aber weißt du, die Christen haben es durchstanden und ich glaube, fast jeder Kaiser, der der da direkte Verfolgung gemacht hat, die sind irgendwie, entweder wurden sie dann von ihren eigenen Leuten umgebracht, sowas glaube bei Nero so, oder sie wurden irgendwie von sogar die ultimative Demütigung von anderen Stämmen irgendwie in Gefangenschaft genommen oder umgebracht. Also ist nicht gut ausgegangen, weißt du, und deswegen, es zahlt sich nicht aus, für einen Feind gegen dich zu gehen. Er wird verlieren, weißt du, vielleicht sieht es nicht immer gleich so aus, vielleicht sieht es eine Weile lang so aus, okay, alles ist gegen dich und du kommst immer unten, kommst nicht durch, aber am Ende wirst du siegreich sein, weißt du, am Ende wirst du siegreich sein und der Feind wird beschämt sein, der wird offen zur Schau gestellt, weißt du, er führt uns im Triumphzug einher, heißt es. Weißt du, wir sind diejenigen, die triumphieren werden. Ja, und deswegen, du weißt einfach, dass er für dich ist und dann kannst du einfach wirklich im vollen Bewusstsein gehen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, Halleluja. Ja, Gott sagt zu dir heute wirklich, vertrau mir. Vertrau mir. Alles, was Josua da gesagt hat, wirklich vertrau mir in den Sachen. Vertrau mir. Lass da wirklich keinen Zweifel mehr zu, weil der Zweifler, das bist gar nicht du, sondern das ist jemand, der dir diese Zweifel reinschießt in deine Gedanken. Weil dein Papa sagt, vertrau mir. Du musst auch gar nicht alles selber machen, du musst eigentlich gar nichts selber machen, sondern er sagt, vertrau mir. Du musst auch gar nicht irgendwie versuchen, dass du irgendwie ein super toller Christ bist und das alles super toll und richtig machst, sondern Gott sagt einfach, vertrau mir. Ich mach's durch dich, ich mach's für dich, ich mach's mit dir. Und wir müssen gar nichts allein machen, sondern er ist unser Papa. Er liebt uns so sehr und wir können ihm vertrauen, weil er hat alles vorbereitet für uns. Und es ist wirklich mit so einem kindlichen Glauben, wirklich, er wünscht sich, dass wir mit so einem kindlichen Glauben bei ihm sind. Ich habe mich erinnert an Adam und Eva. Ich meine, bei Adam und Eva war eigentlich gar kein Zweifel dran. Irgendwie so, reicht das Essen morgen noch oder keine Ahnung, reicht die Arbeit morgen noch oder was soll man denn heute machen und keiner weiß es und wie wird das Wetter morgen und so. Das steht nirgendwo drin irgendwie. Also ich habe es nicht gelesen, ich weiß es nicht. Nein, sie haben wirklich einfach vertraut. Sie waren in diesem Garten und wussten einfach, dass es gut ist. Sie waren in diesem Garten und wussten einfach, wir sind versorgt. Sie hatten, glaube ich, nicht mal einen Gedanken dran verschwendet, dass es irgendwie anders sein kann, die Situation. Weil sie wussten einfach, es ist alles da, was ich brauche. Ich kann mit meinem Gott wirklich ja, Gemeinschaft haben. Er ist da, uns geht's gut. Und genau das will Gott auch von dir. Er will dich halt wirklich ermutigen. Vertrau mir einfach. Vertrau mir, ich mach's gut, ich mach's richtig. Ich kenne deine Situation, ich kenne dein Leben, ich kenne dich und ich mache es richtig und ich mache es gut. Und manchmal ist es ja auch so, der Teufel bringt irgendwelche Sachen in unsere Leben rein, irgendwelche seltsamen Sachen, wo wir sagen, hey, was soll denn das? Aber auch da können wir Gott vertrauen, weil er macht es gut. Weil wir haben es heute auch, glaube ich, gesungen, jede Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, dreht er herum. Und alles, was der Feind gegen uns wirklich richtet, dreht Gott ins Gute. Und da können wir uns wirklich drauf stellen und drauf verlassen, weil er hat es in seinem Wort gesagt. Und sein Wort ist wahr. Und wir dürfen uns ja gar nicht ins Boxhorn manchmal jagen lassen von dem Feind, weil das will er einfach. Der will uns einfach da eine Sorge reinhüpfen, da eine Sorge reinschlüpfen und da eine Sorge. Und wir müssen da wirklich diese Gedankenhygiene, was wir auch schon öfter gehört haben, wirklich, dass wir diese Gedanken manchmal nehmen und sagen, aha, du Gedanke. Was löst du in mir aus? Löst du jetzt irgendwie Misstrauen aus oder Zweifel oder Angst oder Sorgen? Dann weißt du eigentlich ganz genau, dass dieser Gedanke nicht vom Himmel kommt. Und dann kannst du diesen Gedanken nehmen und entsorgen. Aufmachen, reinfallen, zumachen. Mülleimer. Und oft ist es auch so, gerade wenn wir morgen vielleicht uns unsere stille Zeit machen wollen, mit Gott ihm begegnen wollen, dann mir hat das mal einer so bildlich gezeigt, es ist ja oft so, wir setzen uns hin, wollen in die Ruhe kommen und dann 1000 Gedanken. So. Und dann hat er mir das mal so gesagt, es ist wie quasi, als würdest du einen Sack Murmeln ausschütten. Das sind deine Gedanken, wenn du zur Ruhe kommen möchtest. Und dann springt der Gedanke da, da, da und du bist einfach nur in deinen Gedanken. Und man hat mir das so erklärt, dass du einfach diese Gedanken dann nimmst, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, was weiß ich, okay, die Nebenkostenabrechnung ist fällig und ich habe das Geld jetzt nicht, kommt in deinen Gedanken. Dann nimmst du diese Murmel, diese Gedanken und bringst die zu Gott und sagst, okay, Herr, du siehst, ich habe dieses Problem und Herr, ich danke dir wirklich, dass du dich drum kümmerst. Danke, dass du dich darum kümmerst, dass diese Nebenkostenabrechnung jetzt bezahlt wird. Du weißt, ich habe das Geld nicht dafür, aber Herr, ich gebe es dir jetzt und ich danke dir so sehr, dass du dich darum kümmerst. Zack. Und dann ist da vielleicht noch der nächste Gedanke. Meine Kinder leben ohne Jesus. Oh nein, und wie wird es weitergehen? Dann nimmst du diese Murmel, gibst sie her und sagst, Herr, danke, dass du meine Kinder im Blick hast. Danke, dass du sie im Auge hast. Und danke, dass wirklich ich und mein Haus werden dir dienen. Und du gibst ihm die Kugel. Und es sind meistens nur ein paar Murmeln und irgendwann sind deine Murmeln abgegeben und dann kannst du in die Ruhe kommen. Und es ist wirklich gut, weil er kümmert sich. Du hast es abgegeben, du hast es wirklich abgegeben, in seine Hände gelegt und dann sind deine Sachen in Gottes Hand. In der größten Hand des Universums und er kümmert sich. Und er will dir heute wirklich sagen, vertraue mir an all dem, weil ich kümmere mich um dich, weil du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebtes Kind. Und nichts und niemand kann dich auch aus meiner Hand reißen, weil du bist in seiner Hand. Sei dir dessen bewusst. Da, wo du in seiner Hand bist und bleibst, kommt der Feind auch gar nicht ran. Er versucht es manchmal, aber du bleibst in Gottes Hand. Amen. Amen. Bauen wir weiter auf das Vertrauen von Gott. Ja. Ich komme so halt so mit einer Bibel, das ist dann Philipper 4,7. Und das sagt halt so, ja, die Friede Gottes, die alle denken, übersteigt, genau. Ja. In Englisch kommt schon ein bisschen besser, ja. The peace of God that transcends or supersedes all understanding, ja. Ich möchte heute ein bisschen so drüber sprechen, über die Friede Gottes, ja. Die Friede, also, wenn wir dieses Vertrauen an Gott haben, dann erwarten wir auch, dass wir auch in ihm zufrieden sind, ja. In jeder Situation oder alles, was auch auf uns kommt. Und da finde ich auch so die Geschichte von Daniel ganz, ganz stark, weil ich glaube, Daniel war einer, der halt so in seiner Zeit ist er dann durch vier Königen so rumgegangen, ja. Also er hat dann die verschiedenen Zeit so da überqueren. Aber der war auch so ein Beter, der hat an Gott geglaubt. Und ich muss nur so halt da, wo halt so die Berater von die König, ja, die haben so einen Plan entwickelt, damit er so halt zu den Löwen irgendwie da runtergeschmissen wurde. Und ich denke halt so, das ist halt, ja, weil du weißt es hart, es ist halt so, es geht um die Leben da, also seine Leben war halt so in Gefahr. Aber was da rauskommt, ist halt so, trotz alles, was da geplant war, wusste er, dass Gott bei ihm war und Gott wird ihn bewahren und ihn schützen, ja. Und vorher, also ich überlege nur, wenn das so als normale, ja, vielleicht Leute sind, dann werden versuchen, da zu beten, dass Gott auf die Situation den rausholt, ja. Ohne zu sehen, was vielleicht dahinter, also was vor ein Plan, das Gott dahinter hat, ja. Weil durch das Daniel in den Loch von und die Löwen reingeschmissen wurde, der war nicht berührt. Also ihm wurde nicht passieren, ihm hat nichts passiert. Und dadurch hat die ganze Stadt, die ganze Nation, haben sie erkannt, dass der Gott von Daniel hoher ist als jeder andere Gott. Ja? Also wir sehen, dass Gott hat den Plan irgendwie verwendet, um seine Herrlichkeit da zu zeigen, wer er ist und wie groß er ist. Und ich denke manchmal, wenn vielleicht manche von Leuten da gewesen wären, das reicht nur zwei Kakerlaken in einem Zimmer, dann sind sie schon ängstlich. Ja? Aber die Situation ist also zu sagen, ja, diese Friede kommt von Vertrauen und diese Bewusstsein, dass Gott für mich da ist, ja, und Gott mich bewährt und Gott mich schützt und Gott mich da rausholen wird, ja. Und ich habe nur so überlegt, manche von unseren Sorgen und die Probleme, die da kommen, sind halt manchmal da von einem, ja, sagen wir so, einem Stand von Mangel, ja. Ich habe nicht genug Geld, das zu meinen, oder ich habe nicht genug, um das, ja, zu erledigen. Und das nimmt halt so die Friede und, ja, das nimmt die Friede weg. Aber ich glaube, wir sollen auch so schauen, was hat Jesus dazu gesagt, ja, in Johannes 14, ich glaube, das ist 27, ja, der gemeint, meine Friede gebe ich euch, nicht als die Welt das gibt, ja, und, ja, fürchte euch nicht, auch hat er gemeint, ja. Und ich glaube so halt, statt diese Ängste, wir sollen da mit Glauben zu Gott hingehen, ja. So, dass wir das Glauben statt Ängste an Gott vertrauen, dass er uns da bewährt und er uns da schützt und er uns von egal welche Situation da kommt rausholen, ja. Und das ist halt so die Schlüssel dazu, dass die Glauben an Jesus, der wird uns bewahren, der ist größer als alle anderen, das da reinkommt. Wenn wir das wissen, wenn wir da Vertrauen bauen und wenn wir an ihm wenden, ja, an ihm schauen, der wird das machen und der wird uns rausholen, der wird für uns kämpfen. Wir haben schon gehört, ja, wir müssen gar nichts tun, ja, auch bei Marathon, da kannst du nicht sitzen, aber brauche ein bisschen Bewegung, aber Aber Gott schenkt auch die Kraft, um uns da rauszuholen, auch zum Sieg. Nicht nur, dass wir da durchlaufen, aber der holt uns da zum Sieg. Und dann nochmal eine Bibel was dazu, also da von Matthäus 11, 28, wo er sagt, wir sollen das Joch von ihm nehmen, ja, weil das ist sanft und leicht. Und manchmal, ja, ist vielleicht viel Gedanken um uns herum, wie wir das hinkriegen. Wir versuchen das auf eigenen Kraft, aber es ist halt so, dass wir da im Geist wandeln und seine Kraft nehmen und sein Joch nehmen, weil das ist leicht. Ja, und er wird uns da von jeder Situation rausholen und uns die Friede schenken, damit wir alles überstehen, damit wir ihm die Ehre geben, weil er kommt an die erste Stelle. In jeder Situation kommt er an die erste Stelle. Ja, vielleicht steckst du in Schwierigkeiten, aber hast du gefragt, Gott, ja, bist du bei mir? Hilfst du mir dazu oder dabei? Und dann du wirst schon merken, dass er gibt dir die Friede, die Situation zu überwinden, die Situation durchzukommen. Und der wird das auch nutzen, um dass du ein Zeugnis daraus gibst, ja, um vor seine Herrlichkeit, damit er verherrlicht wird. Deshalb ist diese Friede ganz wichtig. Aber das ist dann die Friede am Herrn, dass er uns da immer helfen wird und dass er bei uns bist. Jederzeit, in jeder Situation, bei alles, was wir tun. Amen. Ja, der Paulus hat ziemlich viel gesagt, wenn ich in seinen Briefen hatte, viel gesagt und Anweisungen gegeben und Ratschläge gegeben, wie wir was handhaben sollen. Und mir kam die ganze Zeit, als du gepredigt hattest, wie er sagt im Philipperbrief, freut euch alle Zeit, freut euch alle Zeit. Und ich bin nicht müde, euch das immer wieder zu sagen, freut euch. Also irgendwie hat er da viel Wert drauf gelegt. Und ich habe gestern einen Psalm gelesen, ich weiß nicht mehr, welcher Psalm das war. Da heißt es, vor dir sind Freuden die Fülle. Ja? Oder Fülle in Freuden oder Freude in Füllen. Ja, wie auch immer, jedenfalls. Jede Menge. Jede Menge. Ja? Ja? Wenn du dir vorstellst, alle Aldi Kaufhäuser und alle Lidl-Kaufhäuser und allen Marktkauf und alle Rewe und aller Neukauf. Alles voller Fülle, ja. Und kauf ein, ja, oder kauf ohne Geld, Freude, die Fülle, ja. Ich glaube tatsächlich, also wir haben es gestern geprobt, deswegen hat es mir vorgemacht, dieses Haha, Hihi, Hoho. Das ist wirklich, Es ist verrückt, ne, sowas. Aber das funktioniert irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber es funktioniert. Es ist völlig verrückt, ja. Aber ich habe gedacht, wir kriegen irgendwie vielleicht einen Kulturschock, wenn wir nach oben gehen, ja. Wenn man sich vorstellt, Freude die Fülle, ja. Freude die Fülle. Freude die Fülle, das heißt ja, alle Probleme sind weg, ja. Oder alles kümmert sich Gott, ja. Alle Sorgen, ja, Jesus sagt, oder Gott sagt, werft alle Sorgen auf mich, ja, werft alle Sorgen auf mich, so sorgenfrei und freuen, ja, freuen, sorgenfrei freuen, sorglos freuen, weil Gott ist größer, ja, Jesus ist größer, ja, er hat den Sieg, ja, er hat's schon gemacht, ja, er hat schon gemacht, ja. Und ich denke immer, wenn die, manchmal sagen es amerikanische Gastprediger oder auch andere, die Deutschen, die sind so schlecht warm zu bekommen oder so steif, aber ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, da ist viel Freude in uns drin, ja. Das ist nur vielleicht ist manchmal das Problem, das mehr rauszulassen oder so, ja. So einfach diese Freude fließen zu lassen, ja. Ja, wenn du dir vorstellst, du hast eine Badewanne, die ist randvoll, ja, und du steigst ganz vorsichtig rein, dass nichts überschwappt, aber vielleicht solltest du einfach reinspringen, dass es spritzt, ja, einfach rausspritzt, ja, einfach rausspritzt, dass alle nass werden, ja, dass alle nass werden, alle, so wie bei der Astrid. Das ist immer wie so ein Sprung ins Wasser, da bist du nass, du kannst gar nichts machen, ja. Du, auch selbst wenn du es nicht willst, du wirst immer nass, wenn die Astrid predigt, wirst immer nass gemacht, ja. Du wirst immer übergossen, ja. Und ich stelle mir das ganz schön vor, also eigentlich so, wenn ich mir den Himmel vorstelle, also so Freude in Fülle oder Fülle in Freuden. Ja, wenn du irgendwie erkannt hast, das schmeckt mir gut, ja, also ich weiß noch, wo ich meine erste Wassermelone gegessen habe, boah, das war traumhaft, ja. So ungefähr ist das mit Freude, ja. Du entdeckst, dass es tatsächlich gut ist, ja. Und du willst dann immer mehr haben, ja. Du willst immer mehr haben, ja. Du willst immer mehr haben, ja. Du willst immer mehr haben. Und du lässt alle Bescheidenheit fallen und die Freude staut sich in dir auf, ja, rechts und links, ja, du wirst so richtig voll von da unten hochgebaut mit Freude und da auch hoch, ja, bis in das Dach voller Freude, ja, bis in das Dach voller Freude, ja, dass nichts anderes mehr reingeht, ja, dass nichts anderes mehr reingeht. Also wir können das ja mal nochmal probieren, so dieses, Silke, vielleicht machst du es mal vor, die kann das echt gut. Silke, was? Ich vergesse immer die Worte. Aha, hihihi, hu hu hu und ho ho ho. Das ist wichtig. Ho ho ho, hihihi, ha ha. Ha ha ha, hihihi, ho ho ho. Ah, hier wo. Also ich habe die Befürchtung, ihr könnt das alles. Ja, ihr könnt das alle. So aus den vollen Schöpfen, ja. Aus den vollen Schöpfen. Hatte ich vorhin auch noch das Bild aus dem vollen Schöpfen. Ich glaube, dass Gott will, dass wir aus den vollen Schöpfen. Weißt du, die Freude ist ja eine Frucht des Geistes, ja. Genauso wie der Friede, ja. Friede und Freude und Liebe, ja. Die tauchen immer zusammen irgendwie auf, ja. Und davon einfach, haben wir Früchte bekommen, ja. Oder die Frucht haben wir bekommen. Und die wächst immer größer, die wird immer größer, ja. Der Frieden wächst, ja. Die Liebe wächst, ja. Die Freude wächst. Disziplin wächst. Geduld wächst. Alles wächst, ja. Es wird immer größer, ohne dass du so richtig was dafür kannst, ja. Weil Gott hat den Samen in dich gelegt und er gießt das und der Heilige Geist, mit dem bist du versiegelt worden, ja, der wird immer stärker in dir. Er übernimmt dich immer mehr, so wie er dich übernehmen darf. Ja, übernimmt er dich immer mehr. Ja. Aber mit der Freude, das geht mir nicht aus dem Kopf. Wirklich, es geht mir nicht aus dem Kopf. Ja. Geht mir nicht aus dem Kopf. Ja. Es lohnt sich darüber, ernsthaft nachzudenken. Ja. Ernsthaft. Manche haben so das Problem, dass sie immer anders sein wollen. Ja, du willst so sein wie der oder so sein wie die oder was. Oh, die kann gut singen. Ja, das will ich haben. Ja, oder der kann gut Keyboard spielen und der kann gut predigen. Ja, da gibt's so ein Gedicht von Heinz Erhardt. Ich kann es nicht aus dem Kopf, aber es ist irgendwas mit Zitronen, die gerne Melonen wären und die werden nicht so gerne gelb, sondern eher blau oder grün. Und dann heißt es zum Schluss, da sagte der liebe Gott, das wird nicht so oder so wenig und dann wurden die Zitronen sauer. Ja? Ich habe es nur rausgeschrieben, das ist ein ziemlich geistliches Gedicht, finde ich, ja. Für mich jedenfalls, ja. Für mich jedenfalls. Weil du denkst, man denkt immer so, das fehlt mir noch und jenes fehlt mir noch, aber du hast schon alles bekommen, ja. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, hat er dich gut gemacht. Er hat dich gut gemacht, ja. Da ist eine neue Schöpfung in dir, die ist einfach perfekt. Die ist rund, die passt, ja. Die ist stark, die ist kühn, ja. Die geht voran, ja. Du brauchst nichts anderes, weil Gott ist in dir selber. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist und dann brauchst du nicht sauer werden, ja. Dann brauchst du überhaupt nicht sauer werden, ja. Brauchst du nicht sauer werden. Du freust dich einfach. Amen. Amen. Super. Der Andreas, der klaut mir immer mal wieder das Thema. Aber das macht gar nichts. Ich finde, man kann gar nicht genug davon kriegen. Aber was ich euch fragen wollte, kennt ihr euren Papa? Ich meine jetzt nicht den irdischen, den kennt ihr hoffentlich auch alle. Den himmlischen Papa, kennt ihr den? Kennt ihr ihn tatsächlich? Echt? Also, wenn ich mich das frage, kenne ich meinen himmlischen Papa, dann sind Indizien für mich wie, weiß ich eigentlich, wo ich herkomme, beziehungsweise wo mein neuer Mensch, wo der lebt, wo der zu Hause ist. Weiß ich das? Wisst ihr das? Und wisst ihr auch, was euch da alles zur Verfügung steht? Ja, in Epheser steht es, dass das unser Zuhause ist und dass wir da bei ihm leben und Kolosser gefällt mir ganz arg gut, das hatte neulich die Irina auch mal erwähnt. Ich hatte letztes Mal über das Kreuz gesprochen und in Kolosser steht, dass da all unsere Vergehen mit ans Kreuz genagelt wurden. Und die sind da geblieben, stell dir vor, auch als Jesus vom Kreuz ging, als er ins Grab ging, wieder aufgestanden ist, sind diese Vergehen von uns alle da geblieben. Und manchmal habe ich so vor Augen, wenn wir dann mit so alten Kamellen kommen, wie, ja, der Feind hebt uns ja ab und zu mal was vor die Nase. Und jetzt können wir entweder sagen, Pech gehabt, das ist nämlich hier, es ist schon da. Oder wir glauben ihm und wir gehen wieder zum Vater und sagen, Vater, vergib uns, vergib mir. Und ich stelle mir dann vor, wie der Vater seinen Sohn anguckt und sagt, weißt du, wovon die spricht? Ich habe keine Ahnung. Ja, weil er in seinem Wort sagt, er wirft unsere Sünden, die wir echt von Herzen bereuen und wo wir Buße darüber getan haben, wirft er ins äußerste Meer und er denkt nie wieder dran. Ich meine, für mich ist es ein bisschen schwer, sich vorzustellen mit meinem Verstand, dass ein Gott, der alles weiß, das Weltall geschaffen hat und so weiter, sich nicht dran erinnert, aber ich nehme es jetzt einfach so, wie er sagt, ja, dass er sich echt nicht dran erinnert und da brauchen wir nicht ausgraben irgendwelche alten Sachen und uns vom Feind an der Nase rumführen lassen. Ja. Das nächste ist, dass ich mir denke, okay, woran merke ich, dass Gott mein Vater ist? Und kein geringerer als er und dass er in mir lebt. Merke ich auch daran, dass ich ein neues Leben habe. Hey, ich muss mir nicht mehr diktieren lassen von der Welt irgendetwas. Von meinen Genen schon zweimal nicht. Ich muss mir nicht diktieren lassen, ob mein Papa irgendwie jähzornig war oder introvertiert oder extrovertiert oder was auch immer. Und welche Gene ich habe? Nee, ich habe die Gene vom Herrn. Ja? Und wenn ich mir vorstelle und wenn ich das festhalte und dran glaube, mich drauf fest, wirklich gründe, dass Jesus in mir lebt, dann kann ich bei Dingen, die mir Mühe machen, so im Natürlichen, kann ich mich fragen, ist für Jesus ein Problem? Zum Beispiel auf das Stück Torte zu verzichten, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Oder die Herrschaft über die Gabel, rechtzeitig mit dem Essen aufzuhören, ist das für Jesus ein Problem? Ist für ihn kein Problem. Und muss es dann für mich eins sein? Muss es nicht. Und manchmal braucht man da einen Weg, das ist auch wirklich manchmal ein Weg, aber es kommt ja auch nicht darauf an, Joshua hat schon gesagt, dass wir alles perfekt machen, sondern dass wir wissen, dass wir uns das nicht gefallen lassen müssen. Das reimt sich, gell? Okay, wir wissen, dass wir es uns nicht gefallen lassen müssen, was der Feind uns irgendwie vor die Nase hängt, ja. Und sagt, ja, meine Mama war schon übergewichtig und irgendwie war das bei uns in den Genen. Nein, in deinen Genen gibt es sowas nicht mehr, weil du bist eine neue Schöpfung. Und deine Genen, da fließt anderes Blut, da fließt Königsblut. Hallo? Und vorher haben wir Geschenke entgegengenommen. Und schau mal richtig in deinen Geschenkekoffer oder Geschenkepaket, was da alles drin ist. Ich habe den Eindruck, predige ich immer zu mir selber auch, wir haben noch gar nicht alles entdeckt, was da drin ist. Da ist ganz viel drin, das wir noch gar nicht ausgepackt haben, noch gar nicht angenommen haben, wo wir denken, ist es überhaupt für mich? Und manchmal denke ich mir, wenn mein Kind ein Riesenpaket von mir kriegen würde, das Papier aufmacht, reinguckt und wieder wegläuft. Und das ist jetzt im Irdischen gedacht. Aber wie viel mehr muss da drin sein, wenn wir diese Geschenke von unserem himmlischen Vater kriegen? Ja, wir müssen einfach nicht mehr diese Unfreiheit leben. Wir müssen es einfach nimmer. Wir müssen es einfach nimmer. Und wir sind, jeden Tag dürfen wir uns entscheiden, wenn wir wieder sowas vor die Nase gehalten bekommen vom Feind, hören wir auf ihn oder eben auch nicht. Ich bin neulich zur Arbeit gefahren und dann flog mich da so ein komischer Gedanke an und ich habe gemerkt, wie das ich mir aufs Gemüt setzen will. Und da dachte ich mir, in dem Moment, wie wenn der Heilige Geist sagt, geh, geh. Da anfangen, in Sprachen zu beten. Plötzlich habe ich angefangen zu lachen. Ich dachte, hoffentlich guckt der da vor mir nicht so oft in den Rückspiegel, weil ich war allein im Auto. Aber gut, es war bloß so geschwind ein Gedanke, ja, weil ich saß echt drin, habe gelacht. Das ist mir noch nicht so oft passiert, dass ich einfach so aus dem scheinbaren Nichts. Aber ja, wenn du eins höher gehst, dann kannst du tatsächlich lachen. Ja? Egal, wie der hinter dir, vor dir fährt oder was dir sonst irgendjemand erzählt, du kannst echt lachen. Das ist einfach was ich weiß, dass es nur wir dürfen und können. Ja? Jeder, der Jesus in sich hat, kann diese Stufe höher gehen. Alle anderen, die sind dazu verdammt im Grunde, sich von dem Ganzen um uns herum runterziehen zu lassen. Aber du bist ja unterwegs. Und du hast die Autorität, den anderen zu erzählen, dass sie das auch haben können. Zum Abschluss, hast du gewusst, dass du eigentlich den Vater nicht mehr darum bitten brauchst, deine Angehörigen zu retten? Hast du das gewusst? Doch? Weil Gott sagt, dass er uns durch Jesus mit allen schon versöhnt hat. Er hat alle Menschen mit ihm schon versöhnt. Das heißt, geh zu deinem Nächsten und erzähl ihm, dass er schon versöhnt ist, aber er muss das Geschenk auch annehmen. Ja. Er muss es nur annehmen. Gott, Jesus hat schon alles getan. Er fragt sich manchmal wahrscheinlich, wenn wir ihn zu ihm beten, rette meinen Mann oder wen auch immer uns auf dem Herzen liegt, hey, ich habe doch schon alles getan, aber geh du und erzähl ihnen, dass ich schon alles getan habe. Ja. Manchmal ist ehrlich gesagt ein bisschen einfacher, im Kämmerlein zu beten, als zum Nächsten zu gehen. Ja, wenn ich ehrlich bin, geht mir auch so. Zum Nachbar zu gehen oder zum Kollegen oder wem auch immer das zu sagen, ist manchmal schwerer, meistens, als im Kämmerlein für die Menschen zu beten. Ja, aber wir können es durch Jesus. Ja, Amen. Amen, ja. Und Gott hat alles für uns getan, eben auch, weil er uns liebt und weil er die Liebe ist. Und genau, Andreas hat es vorhin schon gesagt, dass auch Friede und Freude und Liebe irgendwie immer auch so zusammengehören. Und ich hatte gerade noch so den Impuls, einfach nochmal so da reinzugehen, dass Gott einfach die Liebe ist. Und genau, in 1. Korinther 13 haben wir ja die Beschreibung der Liebe schlechthin. Ja, also da heißt es ja, die Liebe ist freundlich, die Liebe ist geduldig. Die Liebe trägt nicht nach, die Liebe prallt sich nicht auf, die Liebe vergibt alles, rechnet das Böse nicht zu, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles und, und. Und wenn wir jetzt wissen, Gott ist die Liebe, ja, dann ist Gott genau so, wie es da auch steht. Ja? Also Gott ist freundlich, Gott ist geduldig, Gott trägt es dir nicht nach, deine Vergehung oder was auch immer. Ja, Gott hat alles getan, Gott hat, also oder letztendlich Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich, hat alles vollbracht für dich. Ja. Und deswegen können wir ihm auch vertrauen, wie es die Sabrina gesagt hat. Ja, er ist einfach durch und durch gut, er ist durch und durch Liebe, er ist freundlich. Ja, und wir können einfach zu ihm kommen jederzeit. Und genau, da hatte ich auch noch den Impuls, hatte ich einfach Jesus gefragt, ja, was ist eigentlich jetzt auf deinem Herzen? Und dann hatte ich so den Vers, dass Jesus ja zum Vater sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Ja, also Jesus will wirklich, dass du bei ihm bist. Ja, und wo ist er? Er ist in der Herrlichkeit, er ist beim Vater. Ja, also das heißt, wenn wir bei ihm sind, sind wir in der Herrlichkeit. Und da werden wir dann auch verwandelt, da passiert die innere Transformation. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir ihn eben anschauen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir einfach ganz nah an seinem Herzen sind und einfach Zeit mit ihm verbringen. Das nur nochmal so als kurzer Impuls. Amen. Halleluja. Oh, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Er ist die Liebe und er liebt uns mit einer unendlichen und bedingungslosen Liebe. Und deshalb müssen wir uns nicht fürchten. Und deshalb müssen wir uns nicht fürchten vor dem, was andere Leute über uns denken. Ich glaube, das ist eine der größten Freiheiten, die wir hier in der westlichen Welt auch, und ich glaube auch hier, wo wir so aufeinander wohnen, ja, sehr, sehr geballt doch wohnen, die wir haben können, dass es uns wirklich egal ist, was die anderen Menschen von uns denken und wirklich wissen, auch wir sind anders. Also nicht komisch, ja, wir sind nicht komisch, ein Segen. Aber wir sind anders, ja, wir sind voller Liebe, wir sind voller Freude, wir sind voller Frieden und das strahlen wir aus. Und wenn wir durch die Straße laufen oder durch den Supermarkt mit einem breiten Grinsen, dann muss uns das nicht peinlich sein, sondern dann tragen wir einfach unsere neue Natur spazieren. Ja, weißt du, an wen passen wir uns der Welt an? Oder sollte sich die Welt an uns neue Schöpfung anpassen? Es kann ja nicht sein, dass wir eine neue Natur haben, dass Jesus in uns lebt und wir halten das immer möglichst verborgen. Ja, also, dass keiner irgendwas Komisches über uns denkt. Wie wäre es denn, wenn wir davon mal frei werden würden? Wer möchte davon frei werden? Halleluja, dass uns wirklich egal ist, was, wie gesagt, Herr Müller auf der rechten Seite von uns und Herr Schmidt auf der linken Seite von uns denkt, dass es wirklich egal ist. Es ist letztlich nur egal, was Gott denkt und der denkt gut. Das ist so wunderbar. Weißt, er hat gute Gedanken, er hat Gedanken des Friedens über uns, der Hoffnung, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Und Gott ist für uns. Und warum sollten wir, wenn wir Neuschöpfung sind, nicht mit dieser Zuversicht durch die Gegend laufen und uns nicht entschuldigen dafür, wer wir sind und was Jesus aus uns gemacht hat? Das heißt nicht, wir laufen stolz und boah, also wir haben es jetzt, Leute. Natürlich nicht. Wir wissen, dass alles, was wir sind, alles, was wir geschenkt bekommen haben, alles von ihm kommt. Dass wir ohne ihn nicht sind. Das ist so, das ist die Wahrheit. Aber mit ihm sind wir diese neuen Schöpfung, wir sind das Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde und juhu, gut, dass es uns gibt. Sag mal zu deinem Nachbarn, ihr auch. Gut, dass es, oder sagst dir selber, wenn du alleine bist, gut, dass es dich gibt oder mich gibt. Wie sähe diese Welt aus, ohne die Milliarde von Christen, die es gibt? Und die vielen hundert Millionen von Christen, die es gibt. Also dann wollen wir doch mal aufhören, uns zu entschuldigen dafür. Dass wir so sind, wie wir sind, dass wir voller Liebe sind, dass wir voller Leben sind. Und selbst wenn es mal einen Tag gibt, wo wir nicht so gut drauf sind, müssen wir uns auch nicht, also ja, gut, wir kommen dann wieder gut drauf natürlich. Können wir auch um Vergebung bitten? Ja, sorry. Aber weißt du, dann machen wir uns umso mehr, wenn es mal so einen Tag gibt oder so eine Stunde oder so eine Minute, mehr bewusst, boah, wer sind wir eigentlich? Weil, wer ist eigentlich Jesus in mir? Was hat er eigentlich aus mir gemacht? Was ist diese, wirklich, das ist das größte Wunder, die neue Schöpfung, dass Gott in den Menschen einzieht und ihn neu macht. Und ihn so wie sich selber macht. Ich meine, sag mir ein größeres Wunder als das. Und deshalb muss es aufhören, dass wir uns entschuldigen dafür. Hilfe, ich bin Christ und hoffentlich merkt es keiner und sieht mich komisch an und ich werde abgelehnt am Ende. Weißt du, vielleicht lehnt dich irgendjemand mal irgendwo ab, ich weiß, aber die meisten sind total begeistert von dir, weil du das Leben trägst, weil du die voller Freude bist, weil du Hoffnung hast, weil du Lösungen hast. Mach's nicht klein und lass es nicht klein machen von Mächten in dieser Welt, die immer klein machen wollen, die dich immer runter machen wollen und die immer dir sagen wollen, du bist nichts, kannst nichts, wird nichts. Auf diese Stimmen dürfen wir nicht hören, weil sie die Lüge sind. Hätte Jesus auf diese Stimmen gehört, ich bin 100% sicher, es heißt, er wurde versucht in allem, doch ohne Sünde, dass er diese Stimmen auch gehört hat. Wer denkst du eigentlich, wer du bist und so weiter? Aber wie hat Jesus reagiert? Oh, er hat klare Ansage gemacht, wer er ist. Klar. Also provozierend klar, kann man sogar sagen. Und deshalb musst du dich, wie gesagt, wir kommen nicht stolz her, wir protzen nicht, wir wissen, es ist alles die absolute Gnade. Aber wir lassen uns nicht runtermachen, sondern wir gehen mit einem Bewusstsein, dass Jesus uns lebt, dass der Himmel hinter uns steht, dass die Engel mit uns unterwegs sind. So gehen wir durch unsere Tage. Halleluja, wir wissen, dass uns alles gelingen wird. Wem gibt es denn Ehre? Dem Herrn. Weißt du, alles, was dir gelingt, alles, worin du erfolgreich bist, gibt Ehre dem, der dich gemacht hat. Du brauchst nie denken, oh Hilfe, werde ich stolz, lieber nur nicht zu erfolgreich sein, sonst werde ich am Ende stolz. Das ist Dummheit, ja? Sondern jeder Erfolg, den wir in diesem Leben irgendwo haben, haben wir alleine ihm zu verdanken. Aber lass uns darauf gehen und Gelingen erwarten. Dass wir aus dem Bett morgens aufstehen und sagen, wow, heute gelingt mir alles. Halleluja. Weil Herr, du bist mit mir. Du bist in mir. Du führst mich. Du leitest mich. Und egal, was die Leute denken. Ich glaube, die denken viel besser in den meisten Fällen. Vielleicht auch manchmal sogar ein bisschen neidisch von dir. Also zieh dich nicht zurück. Aus Angst, was könnte der Herr Müller oder Herr Schmidt sagen? Sondern strahl deinen Herrn aus, der so wunderbar ist, der dir alles gelingen lässt, der die Liebe selber ist. Und wir verbreiten diese Liebe, wir verbreiten diese Freude. Wir verbreiten diese Hoffnung in Tagen, wo vielen, wenn sie viel Nachrichten jedenfalls sehen, die Hoffnung abhanden kommt. Dann bist du ein Hoffnungsträger. Halleluja! So gut, dass es dich gibt. Dass du da bist. In dieser Zeit. Weißt du, Gott möchte dich und wollte dich. Genau für diese Zeit. Er hat keinen Fehler gemacht. Sondern er wollte, dass du genau jetzt lebst, dass du an diesem Ort hier bist und dass du sein Licht und sein Leben und seine Fülle und seine Liebe überall hinbringst, wo du bist, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, wo auch immer du bist, zum Sport, ins Fitnessstudio, wo du bist, da bringst du den ganzen Himmel mit. Halleluja! Denkst du noch irgendwann mal minderwertig von dir? Er ist da. Er geht mit dir. Er liebt dich und er liebt diese Menschheit. Und deshalb geht er mit dir. Und deshalb kannst du voller Zuversicht morgens aufstehen und sagen, juhu, ein neuer Tag, an dem mir alles gelingt, weil der König der Könige mit mir ist. Weil ich mit ihm verbunden bin, weil er in mir lebt. Ich bin nicht nur verbunden, ich bin eins mit ihm. Ich bin eins mit Gott. Er in mir und ich in ihm. Und ich bringe heute Licht und ich bringe heute Leben, wo immer ich hinkomme. Halleluja! Was für ein wunderbares Leben haben wir. Juhu, ein Leben, das sich wirklich zu leben lohnt. Amen. Amen und Amen. Danke, Herr. Danke für das Leben. Du bist das Leben. Amen. Halleluja, preist den Herrn. Da passt der Bibelvers, den Gott mir heute Morgen gegeben hat für euch. Und zwar 2. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Und was mir so ins Auge gesprungen ist, sonst habe ich ja schon öfters über den Triumphzug gepredigt, aber was mir heute Morgen so ins Auge gefallen ist, ist einfach dieser zweite Teil dieses Verses, wo es heißt, wir verbreiten den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort, wo wir hinkommen. Amen. Das heißt mit anderen Worten, das ist sowohl eine Zusage als auch eine Verheißung, die wir im Glauben ergreifen können oder ergreifen müssen. Ja? Wenn er sagt, wo immer wir hingehen, verbreiten wir diesen Geruch. Also du kannst es lesen und sagen, oh, das ist ja schön, toll, dass Gott es so sieht. Ja? Oder du kannst sagen, wow, das ist eine Verheißung Gottes, das ergreife ich. Wo immer ich hingehe, ist eingenommenes Land. Wo immer ich hingehe, wird dieser Geruch, und das griechische Wort, das hier für Geruch steht, heißt auch Duft. Ja? Also es ist nicht einfach ein neutraler Geruch, es ist nicht ein, auch schon gar kein negativer Geruch, sondern dieses Wort, das hier steht, ist definitiv ein positiver Geruch. Ja? Das heißt, wo immer ich hingehe, verbreite ich einen positiven Geruch. Amen. Einen Duft. Sag mal zu deinen Nachbarn, du duftest. Und ich habe dann dieses Wort für Duft, habe ich nachgeschlagen im Griechischen. Und es ist interessant, dieses Wort für Duft, das da steht, im Griechischen heißt Osme. Osme. Und es hat die gleiche Wurzel wie das Wort Osmos. Und Osmos heißt eigentlich, ist das Wort, das du auch übersetzen kannst mit Osmose. Ja, wer von euch weiß, was Osmose ist? Okay, also Biologieunterricht, da erinnerst du dich vielleicht noch, semipermeable Membran, ja, das Trauma jedes Zehntklässlers oder was auch immer, wann das war, ja. Was ist Osmose? Du musst Osmose erklären in der Biologie-Klassenarbeit. Was ist Osmose? Osmose ist, dass das Teilchen durch eine Membran sich hindurcharbeiten, die eigentlich nur halb durchlässig ist. Ja, semipermeabel heißt halb durchlässig, also ist nur so zum Teil durchlässig. Aber diese Teilchen, zum Beispiel Flüssigkeit oder was auch immer, diese Teilchen arbeiten sich durch Osmose, also durch Osmos, arbeiten sie sich durch diese Membran oder durch diese Schicht einfach durch. Das ist Osmose. Und dieses griechische Wort, das hier steht für das, was wir verbreiten, ist genau dieses Wort. Das heißt, was heißt es? Du, wenn du irgendwo hingehst, verbreitest du diese Osme, ja, also diesen Geruch, diesen Duft. Und dieser Duft, verstehst du, ist nicht nur so, ich sag mal, jetzt im Negativen wäre es so ein kurzer Pups, der dann wieder verpufft, hoffentlich möglichst bald. Sondern dieser Geruch ist ein Duft, der durchdringt. Mit anderen Worten, der durchdringt auch da, wo es vielleicht zunächst mal gar nicht unbedingt so durchdringlich ausschaut. Verstehst du? Was will ich dir damit sagen? Wenn du irgendwo hingehst, weißt du, manchmal hast du Gelegenheiten und du solltest darum beten, dass du umso mehr Gelegenheiten hast, das Wort Gottes weiterzugeben. Bei irgendeinem Treffen in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Firma, wo auch immer. Du kannst das Wort Gottes weitergeben. Und meistens ist es so, wenn du diese Gelegenheit hast, bist du hinterher richtig aufgebaut und denkst, wow, heute habe ich richtig schön Frucht bringen können, vielleicht sogar mit jemand beten können, vielleicht hat jemand Jesus angenommen, vielleicht ist jemand geheilt worden oder was auch immer. Das kannst du quantifizieren. Ja, du kannst sagen, jawohl, das hat Frucht gebracht. Ja, genau, heute war ich wieder ein super Duft. Heute war ich super dufte. Ja. Ja. Aber manchmal ist es auch so, dass du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, wirklich das Wort weiterzugeben, aber du hast einfach immer die Möglichkeit, und das ist das, worauf du dich stellen solltest. Wo immer du hingehst, du verbreitest diesen Duft. Mit anderen Worten, du verbreitest diesen Duft nicht nur durch das, was du sagst, sondern du verbreitest diesen Duft auch durch das, was du bist. Du verbreitest diesen Duft durch den Geist, den du in die Atmosphäre hineingibst. Du gibst einen anderen Geist in die Atmosphäre hinein, wie den, den die Welt gewöhnt ist. Du gibst Freude hinein, wo vielleicht andere depressiv wären. Du gibst Liebe hinein, wo andere vielleicht gleichgültig wären oder sogar negativ wären. Da gibst du Liebe hinein. Du interessierst dich für Menschen. Du bist offen für Menschen, du strahlst etwas aus, du strahlst einen Frieden aus und das ist dieser Duft und dieser Duft dringt durch. Osmos, Osme, ja? Osmose. Das heißt, du hinterlässt etwas, auch wenn du nicht vielleicht beim ersten Mal gleich das Evangelium verkünden kannst und sie sich gleich bekehren oder gleich geheilt werden oder befreit oder sonst irgendwas, hinterlässt du etwas, was sein Werk tut. Amen. Und Schritt für Schritt durch die vielleicht am Anfang noch verhärteten Herzen, also durch die semipermeable Membran, ja, also die nicht so richtig durchlässige Membran der Herzen, hindurchdringt und die Menschen darauf hinweist, auf die Quelle dessen, von dem du diesen Duft hast. Amen. Und wenn du nur die Gelegenheit hast, ihn überhaupt nur nahezubringen, dass du Christ bist und dass du an Jesus glaubst, dann werden sie schon automatisch das, was sie von diesem Duft mitkriegen, die Freude, wo sich keiner freut, die Liebe, wo keiner liebt, den Glauben, wo alle nur schimpfen und negativ drauf sind, dann werden sie das in Verbindung bringen, dann werden sie sagen, jawohl, aha, das hat da mit diesem Jesus vielleicht zu tun, mit diesem Glauben. Und am Anfang sind sie vielleicht skeptisch, am Anfang sagen sie vielleicht, boah, ich habe mit dem Glaubenszeug nichts am Hut, interessiert mich auch nicht. Undurchdringliche Membran. Aber es diffundiert hindurch. Es arbeitet sich durch. Dein Duft arbeitet sich hindurch. Und wo es am Anfang noch scheinbar kaum durchlässig war und du dachtest vielleicht, oh, bringt das wirklich Frucht? Was ist das Ergebnis? Habe ich wirklich einen Unterschied gemacht? Weißt du, stell dich drauf. Das ist die Zusage. Weißt du, es ist eine Zusage und es ist eine Verheißung. Ja, wo immer du hingehst, verbreitest du den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort. Amen. Halleluja. Und du ziehst damit Menschen hin zu Jesus. Langsam vielleicht manchmal. Manchmal schneller, manchmal langsamer, als du es dir wünschst, aber du ziehst sie dahin, weil die Osmose funktioniert. Amen, Osmose funktioniert. Hast du im Biologieunterricht gelernt. Ja? Es ist, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was Biologie angeht, das war ist nicht mein Traumfach oder so. Ich habe halt alles auswendig gelernt und dann hingeschrieben. Es hat mich eigentlich als Schüler nicht so übermäßig interessiert. Aber so viel weiß ich noch, es funktioniert. Ja? Diese Osmose funktioniert. Gott hat diese Osmose in die Schöpfung gelegt. Vielleicht als ein Gleichnis dafür, für das, was passiert, wenn wir wirklich Jesus aus uns heraus scheinen lassen und uns bewusst machen und in diesem Bewusstsein hingehen zu den Menschen. Hey, wo immer ich hinkomme, hinterlasse ich einen Duft und dieser Duft dringt durch und er arbeitet weiter. Und auch wenn ich schon weg bin, arbeitet er weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Amen. Und du kannst in dieser Sicherheit an einen Ort gehen und wieder von einem Ort. Du kannst sagen, wow, heute war ich an diesem Ort, was weiß ich, in dieser Dienstbesprechung oder bei dieser Familienfeier oder bei diesem Nachbarschaftstreffen oder was. Und Herr, du weißt, was es alles bewirkt hat, aber eins weiß ich, weil darauf habe ich mich gestellt. Da wurde ein Duft hinterlassen. Amen. Und dieser Duft geht durch. Halleluja. Und so kannst du in diesem Bewusstsein wirklich gehen und dir sicher sein, wo immer ich hingehe, verändert sich was. Immer. Weil ich Jesus scheinen lasse. Amen, weil ich Jesus rauslasse. Ja, diejenigen, die an mich glauben, hat Jesus gesagt, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also du musst nur lang genug fließen lassen, irgendwann mal durchdringst durch. Auch wenn die Membran vielleicht nur semi-permeabel ist, ja, also nur halb-halb oder viertels durchlässig ist, dann muss halt ein bisschen länger durchosmosieren. Ja. Das ist ja kein Wort, das es gibt, aber egal. Ja. Ja, dann muss es ein bisschen länger durchgehen, aber du lässt es wirken und du verbreitest diesen Duft. Amen? Bist du bereit, dich darauf zu stellen? Wenn du von hier weggehst oder wenn du zuschaust und einfach dieses Wort in dir aufnimmst, dass wo auch immer du morgen hingehst oder heute noch oder wo auch immer, wann auch immer, dass dieser Duft von dir ausgeht und er dringt durch. Halleluja. Und deswegen ist es ein Triumphzug, Amen, in dem wir gehen. Weil wir wissen, wo immer wir hingehen, hinterlassen wir diesen Geruch und dieser Geruch bewirkt Veränderung. Amen. Halleluja. Komm, lass uns aufstehen, lass uns zusammen beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wort, das wir heute Abend gehört haben, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dazu bestimmt hast, Frucht zu bringen, Herr, und dass unsere Frucht bleibt, Herr. Und Herr, wir danken dir wirklich für diese Entlastung, Herr, dass nicht wir dafür zuständig sind, dass dieser Duft weiterarbeitet in den Menschen, Herr, sondern wir sind nur dafür zuständig, den Duft rauszulassen, Herr. Wir sind dafür zuständig, dir zu glauben, Herr, dass dieser Wohlgeruch, dass dieser Duft aus uns hervorkommt. Dafür sind wir zuständig und den Rest machst du, Herr. Und wo immer wir hingehen, Herr, vertrauen wir dir, Herr, und stellen uns darauf. Jawohl, da geht ein Osme aus von uns, da geht ein osmotischer Duft aus von uns, der durchdringt und der sein Werk tut und der seine Arbeit macht und der die Menschen verändert, Herr. Und wenn sie sich noch nicht beim ersten Mal bekehren, wo sie uns begegnen, Herr, dann vielleicht beim fünften Mal oder beim siebten Mal. Aber Herr, wir danken dir, Herr, dass es Frucht bringt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dieser Duft ausgeht, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Duft bleibt, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Duft durchdringt, Herr. Und was auch immer um uns herum ist, Herr, es wird durchdrungen, Herr. Egal wie hart vielleicht Herzen scheinen mögen. Herr, du hast jedes menschliche Herz dafür bestimmt, dass es letztendlich empfänglich ist für die Liebe, Herr. Kein Herz ist eine undurchdringliche Membran. Das gibt's nicht. Es gibt vielleicht semipermeable Membranen von Herzen, die nur teilweise durchlässig sind. Aber ein undurchdringliches Herz gibt es nicht aus deiner Sicht. Es gibt es einfach nicht. Halleluja. Und deswegen können wir dir vertrauen, dass jedes Herz auf die Dauer berührt wird, Herr, von dem Duft, der von uns ausgeht, Herr. Sag mal, danke Jesus, dass dein Wohlgeruch von mir ausgeht, wo auch immer ich hingehe. Ich sage im Glauben, jeder Ort, zu dem ich gehe, empfängt diesen Duft. Und dieser Duft bleibt. Und er dringt durch. Immer mehr und immer mehr. Die Atmosphäre wird verändert. Die Herzen werden verändert. Und sie werden hingezogen zu Jesus. Und sie öffnen sich. Und plötzlich geht's durch. Und dafür danke ich dir. Danke für Frucht, die ich bringen darf. Frucht, die bleibt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, du bringst Frucht. Sag mal zu deinem Nachbarn neben dir, sag einfach mal, du bringst bleibende Frucht. Dein Duft geht aus. Halleluja. Und er dringt durch. Amen. Halleluja.